writing always on our walls. I'm waiting for this autumn to call. But happy ever after is a lie, and I've been betrayed by mine. It's easy to understand that I've been a fool and a man can't stand all of this crying and screaming and feeling of not being trusted. But it's a cruel way to die. It's a cruel way to see that I have been blind about you and me. It's a free show to watch. You can step and stare, see myself laying down. Oh, I can't even bear this storm. Now I'm walking through the streets in my hometown, empty places where we used to be around. I'm looking at those paintings on our walls. It's too cold to feel like fall. But happy ever after is a lie, and I've been betrayed by mine. It's easy to understand and a man can't stand all of this crying and screaming and feeling of not being trusted. But it's a cruel way to die. It's a cruel way to see that I have been blind about you and me. It's a free show to watch. You can stop and stare, see myself laying down. How I can't even bear this storm, this Es hat mir das Herz zerrissen, fühlte mich echt beschissen. Hab auf den Rest geschissen, wusste man jetzt zu vergiften. War entsetzt, verschlissen, verletzt und ergriffen. Zu gehetzt, zu verbissen, hab mich gesetzt und begriffen. Es geht immer weiter, auf Gewitter folgt heiter. Bin zwar bitter gescheitert, aber jetzt ein bisschen gescheiter. Warum es wieder so weit war, dass ich aufgeben musste? Vielleicht damit ich nicht auch im Streben verkruste. Alles was ich genau wusste, verlor plötzlich an Bedeutung. Fühlte mich nutzlos und hing entsetzlich zerstreut. Drum war erneut stumm und dumm, suchte ich andere Wege. Keine große lange Rede, die ich bisher ganz gern pflegte. Als ich da dran legte, blieb eine innere Ruhe. Ich erkannte den Irrtum, in was ich immer suchte. Was ich dachte, es wird kommen, war die ganze Zeit in mir. Drehte die Perspektive von der Vergangenheit ins Hier. But there will be one day when I can walk on again. But there will be one day when I am able to spend my days without thinking of you. My ears and a new love that won't just disappear.